Vielen Dank, das war Karl Pfeiffer. Als nächstes am Wort ist eine Sprecherin von der Basisgruppe Politikwissenschaft. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde Israels, zum heutigen Protest gegen den Al-Quds-Tag fällt uns wenig Erbauliches ein. Das Regime im Iran sitzt wahrscheinlich fester im Sattel als noch vor einem Jahr. Durch die Farce seiner Wiederwahl, diesmal mit einem sogenannten moderaten Präsidenten, hat es vor allem bei denen wieder an Akzeptanz gewonnen, die ohnehin davon überzeugt sind, dass das Problem in der Region der jüdische Staat sei. Wie das iranische Regime gestoppt werden kann, können wir nicht beantworten. Natürlich hoffen wir auf einen unvorhergesehenen Sieg der iranischen Opposition oder eine konsequente Sanktionspolitik, die zum Ende des Regimes in Teheran führt. Die einzige Kraft, die derzeit dazu imstande wäre, sind die USA. Längst befinden wir uns jedoch im Übergang in das multipolare Zeitalter, in dem der Welthegemon nur noch einer von vielen sein wird. Nicht zuletzt aufgrund der Wahl des ehemals europäischen Lieblingspräsidenten Barack Obama und dessen Politik des selbstgewählten Niedergangs. Wird Israel am Ende alleine dastehen? Optimismus scheint angesichts der Lage in der Welt nicht angebracht. Dennoch halten wir Appelle an dafür ohnehin nicht zugängliche PolitikerInnen für sinnlos und wollen uns schon gar nicht an die sogenannte öffentliche Meinung wenden, die in Österreich immer gesundes Volksempfinden bedeutet. Wir halten eine schonungslose Kritik des Bestehenden für angemessener. Deshalb reden wir heute vor allem über jene, die sich gerne als das andere Österreich sehen, dabei jedoch ganz in der Tradition des Alten stehen und deren Liebe zum Orient und dem Islam. Wir alle wissen, dass die liberalen Grundrechte in Österreich nicht erkämpft, sondern aufgezwungen wurden. Auf die eigenen Rechte pocht man hier nur dann, wenn sie nützlich gegen die alten alliierten Sieger oder gegen die Juden sind. Man wird ja wohl noch sagen dürfen oder neuerdings noch selbstbewusster, was gesagt werden muss. Menschliches Zusammenleben kann man sich noch immer nur in der Nestwärme eines Rudels vorstellen, was dann Kultur geschimpft wird. Was in Österreich als westliche Werte gilt, steht nicht in der Tradition des Kampfes um persönliche Rechte, sondern eher in einer der Berge Tirols, wo ein Andreas Hofer gegen jene Freiheiten gekämpft hat. Da die islamische Ideologie nicht in den Ruf kommt, etwas mit diesen als dekadent verachteten Glücksversprechen zu tun zu haben, liebt und beneidet man sie. Mahnen gewisse internationale politökonomische Verflechtungen, die noch aus dem Kalten Krieg rühren, dann doch zur Mäßigung, umgeht man in altbewährter Tradition den Konflikt, indem man sich hierbei zwar nicht an den grünen Tisch, aber doch unter die grüne Fahne setzt. Parteiübergreifend begeistert man sich für den Dialog um des Dialogs willen, egal ob in der Innen- oder Außenpolitik. Man stört sich an der israelischen Soldatin oder dem Soldaten, nicht aber an den aufgehetzten Pogromistinnen in Jerusalem. In der europäischen Innenpolitik setzt man darauf, dass die islamischen Communities ihre Fäden unter sich, also unter dem Unrecht der Scharia, regeln. Kaum jemand stößt sich daran, dass religiös begründete Geschlechtertrennung in Schulen und öffentlichen Bädern wieder eingeführt wird. Schon gar nicht die Linke, die vom Sozialismus nur die autoritären Gemeinschaftsvorstellungen übernommen hat und deren prominente Exponentinnen wie Alain Badiou oder Judith Butler entweder islamistische Terrorgruppen bewundern oder den Revoltierenden im Iran Inauthentizität vorwerfen, sobald diese ihre Sehnsucht nach den westlichen und persönlichen Freiheiten artikulieren. Weil die Stellung zum Islam als Lackmustest für menschenfreundliche Gesinnung fungiert, drückt man auch schon mal beide Augen zu, wenn wie heute gegen Israel gehetzt wird oder im Namen des Islams Homosexuelle verfolgt, gefoltert und ermordet werden, Frauen der Willkür der Männer ausgeliefert sind und Minderheiten kaum Luft zum Atmen bleibt. In diesem linken und liberalen Milieu herrscht zudem der Irrglaube vor, jede Kritik in diese Richtung stärke die FPÖ. Wenn die Linke aber nicht gerade schweigend oder lautstark zustimmt, dann lenkt sie vor allem ab. als Afghani Dön mit nationalistischen Abschiebesprech 5000 One-Way-Tickets für die österreichischen AKP-Sympathisantinnen forderte, wurde dies von Seiten der Grünen ausschließlich dazu genutzt, um über die Sache an sich gar nicht mehr zu reden. Nämlich darüber, dass in Österreich 10.000 Menschen für eine Regierung auf die Straße gingen, die eine Islamisierung der türkischen Gesellschaft vorantreibt und die, wie Erdogan, gegen eine ominöse Zinslobby und die jüdische Diaspora antisemitisch hetzen. Österreich folgt der orientalischen Ideologie, zumindest in der Terrorismusbekämpfung, genauer in der Entradikalisierung von Islamistinnen. Saudi-Arabien setzt bei islamistischen Umstürzlern auf Umerziehung durch den Koran. Hierzulande begeistert man sich für Dialogforen und Dialogzentren, die interkulturell gegen terroristische Gewalt vorbeugen wirken sollen. Wie? Es bleibt uns ein Rätsel. Das ist er, der Dialog. Jede Partei beschafft sich dabei ein paar türkisch oder arabisch sprechende Mitglieder, wofür die entsprechenden Personen denn wirklich einstehen, das ist sekundär. Die Herkunft und unter Anführungszeichen Authentizität in der Community zählen. Ob graue Wölfe, Muslimbrüder oder Milligörisch, alles hat in Österreichs Parteien auf dem sogenannten progressiven Platz. Denn wie die fremdenfeindliche FPÖ kann sich auch das linksliberale Milieu ZuwanderInnen, deren Familien einmal aus Ländern kamen, in denen der Islam die stärkste Religion ist, nur als einheitliche Masse vorstellen, nämlich als Muslime. Nicht aber als Individuen mit eigenen politischen Ansichten, denen man nicht mit Ausweisung in einen vermeintlich angestammten Platz beikommt, sondern die Produkte dieser Gesellschaft sind. Sich gegen eine fremdenfeindliche Argumentation zu stellen, zugleich aber jede reaktionäre Ideologie mitsamt ihrer VertreterInnen zu kritisieren, egal, ob sich diese nun auf die Tradition von 1848 oder das grüne Banner des Islam beziehen, ist heute so möglich wie geboten. Vielen herzlichen Dank. So wie in Wien heute gegen den Kurztag aufgestanden wird, so wie wir hier alle hier stehen, gibt es auch ein Bündnis gegen den Kurztag in Berlin. Und dieses Bündnis hat uns auch eine Botschaft geschickt, die wir jetzt auch vorlesen werden. Liebe Antifaschistinnen, liebe Freunde der freiheitsliebenden Menschen im Nahen Osten, auch wenn uns mehr als 600 Kilometer trennen, sind wir heute aus demselben Grund auf der Straße. Wir demonstrieren gegen die Freunde. Wir demonstrieren gegen die Freunde und Anhänger des islamistischen Regimes im Iran und diesen und dessen antisemitischen Manifestationen in Wien und Berlin. Wir begrüßen es sehr, dass es wahrnehmbare Proteste gegen diese international durchgeführten Propagandaaufmärsche Khamenei's gibt und hoffen, dass dem Beispiel von Wien und Berlin im nächsten Jahr weitere Städte folgen werden. Einiges hat sich in dem letzten Jahr geändert. Gerade eben wurde der iranische Präsident Mahmoud Ahmadinejad, der sich vor allem mit seinem aggressiven Nationalismus, Antisemitismus und der Leugnung der Shoah profilierte, von Hassan Rouhani abgelöst. Rouhani wird gerne als Reformer und Hoffnungsträger gehandelt. Faktisch hat er aktiv an der Unterdrückung und Verfolgung von Regimegegnerinnen teilgenommen und wird mit mehreren islamistischen Anschlägen weltweit in Verbindung gebracht. Prinzipiell ist eine Präsidentschaftskandidatur nur unter Prüfung des Islamischen Wächterrats möglich. Es lässt sich also erahnen, dass Rouhani nicht von der bisherigen politischen Linie abweichen wird. Das iranische Atomprogramm wird weiter verfolgt und außenpolitische Veränderungen werden von dem politischen und religiösen Oberhaupt Ayatollah Khomeini abgelehnt. Ziel bleibt es weiterhin, die islamische Revolution unter dem Deckmantel scheinbar demokratischer Verfahren weiter voranzutreiben. Auch innenpolitisch ist kaum damit zu rechnen, dass sich die Situation für die unterdrückten Teile der Bevölkerung ändert. Die Verfolgung von Homosexuellen, die massive frauenfeindliche Politik und das Verbot von allem, was nicht der religiösen Erbauung dient, wird im System der Islamischen Republik Iran nicht abgeschafft werden. Auch mit neuen Präsidenten bleibt das Ziel, die Stabilisierung und Ausweitung der sogenannten Islamischen Revolution in aggressiver Abwehr von allem, was als westlich gilt, also alles, was die Herrschaft im Iran erschüttern könnte. Dementsprechend wird beispielsweise der seit März 2011 andauernde Bürgerkrieg in Syrien als eine Inszenierung der USA und Israels verstanden, die dem Ziel diene, ihren Einfluss in der Region zu vergrößern und den Iran einzukreisen, sowie die Wiege des schiitischen Halbmondes zu zerstören. Die Zerwürfnisse, die sich aufgrund des syrischen Bürgerkriegs zwischen den früheren Bündnispartnern Hamas und Hezbollah auftun, gehen auch nicht spurlos an den Kriegsmobilisierungen vorbei. Es ist eine berechtigte Hoffnung, dass dieses Jahr weniger sunnitische Hamas-Aktivisten an den Märkten teilnehmen werden. Schließlich schlagen sich derzeit ihre Brüder in Syrien mit den schiitischen Unterstützern Assads und also den Brüdern der Kriegsmarsch-Organisatoren gegenseitig die Köpfe ein. Es bleibt trotzdem noch einiges zu tun. So ein Antisemitenaufmarsch verhindert sich nicht von alleine. Das ist unsere Aufgabe, ihr in Wien, wir in Berlin.